Ja, das Thema heute ist die Natur, ein Wunderwerk Gottes. Ich habe kein Fragezeichen geschrieben, sondern einfach eine Feststellung, weil ich natürlich davon ausgehe, dass die Natur ein Wunderwerk Gottes ist und nicht das Produkt von drei Göttern, nämlich den Göttern Zeit, Zufall und Materie. Das wissen Sie sicherlich, dass die moderne Evolutionstheorie eine ganz zutiefst religiöse Theorie ist. Sie braucht nämlich drei Götter und das ist Zeit, 13,7 Milliarden Jahre jetzt inzwischen. Es hat mal eine Zeit gegeben, da waren es etwas mehr, manchmal auch weniger, das hängt dann von den kosmologischen Erkenntnissen ab. 13,7 Milliarden Jahre brauchen Sie Zeit. Und man braucht Materie, möglichst die ewige Materie, die ewig existiert, wie Wladimir Iljitsch Lenin, Marx und Engels behauptet haben und viele andere heute in unserer Zeit. Und das Dritte ist Zufall. Man kann sich sozusagen fragen, will ich eigentlich ein Polytheist werden, einer, der an die Vielgötterei glaubt, ich dachte, die hätten wir schon überwunden, oder möchte ich gerne ein Monotheist sein, also einer, der an einen Gott, und zwar an einen persönlichen Gott, glaubt, nur nicht an abstrakte Begriffe. Ich lese auch zu Beginn jetzt vor aus der Bibel. Die Bibel ist für mich Gottes Wort. Nein, eigentlich, ich sage nicht für mich, sondern die Bibel ist Gottes Wort. Sie enthält auch nicht nur Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort. Ich lege sehr viel Wert auf diese Art Formulierung, um nicht den Gedanken zu geben, dass ich einem Semmler oder einem Spinoza oder der historisch-kritischen Methode mein Ohr leihe. Aus Psalm 111 möchte ich etwas lesen. Ein Vers, Psalm 111. Und zwar der Vers 2. Groß sind die Taten des Herrn, sie werden erforscht von allen, die Gefallen an ihn haben. Manchmal wird dieses hebräische Wort darash auch übersetzt mit suchen, im Sinne von forschen oder erforschen. Also die Taten des Herrn, sie werden von allen erforscht, die Gefallen an ihn haben. Das ist ein wichtiger Schlüsselvers, der deutlich macht, Wissenschaft ist eigentlich was sehr, sehr Gutes. Wir freuen uns, wenn Wissenschaftler forschen. Ich lese einen weiteren Vers vor, aus Psalm 145, Vers 3. Groß ist der Herr und sehr zu loben und seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht wird dem anderen deine Werke rühmen und deine Machttaten werden sie verkündigen. Reden will ich von der herrlichen Pracht deiner Majestät und von deinen Wundertaten. Und aus dem 53. Kapitel, 53, Vers 3, Gott hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da sei, einer, der Gott suche. Und hier steht das gleiche hebräische Wort, darash, wo man auch übersetzen kann, erforschen. Also, da heißt es, wenn ich das nochmal so lesen würde, der Gott erforscht. Aber wir haben eben gelesen, er ist unerforschlich. Wenn man also forscht, kann man nur das, was Gott von sich offenbart hat, erforschen. Deswegen Gott suchen, Gott erforschen, Gott suchen. Und im Neuen Testament, da steht ein schöner Vers in Hebräer 11, der heißt, dass Gott ein Belohner sein will allen jenen, die Gott suchen. Also machen Sie sich auf den Weg. Die folgenden drei Abende sind eigentlich eine Einheit. Heute Abend werde ich einfach nur die Natur vorstellen und einfach, dass Sie mal ein wenig Einblick bekommen und ein bisschen nachdenken über das, was die Natur uns so zeigt und ob sie nicht letztlich auf einen Gott hinweist. Morgen möchte ich gerne mehr etwas die Beweisführung führen, dass unser Universum ganz eindeutig geplant ist. Und am dritten Abend möchte ich gerne über das Thema Bibel und Wissenschaft reden, ob das wirklich ein Widerspruch ist, wie es von vielen klugen Menschen, Doktoren und Professoren gesagt wird. In Psalm 95, Vers 3 heißt es, ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter, in dessen Hand die Tiefen der Erde, dessen die Höhen der Berge sind, dessen das Meer ist, er hat es ja gemacht, und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Und es ist interessant, wie der Psalmist hier das ausdrückt und sofort niederfällt und sagt, kommt, lasst uns anbeten und uns niederbeugen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Überhaupt kein Gedanke daran, dass hinter dem Universum und hinter der Existenz des Menschen solche Begriffe wie Zeit, Zufall und Materie stehen, sondern es ist eindeutig, dieser Psalmist glaubt an die Existenz Gottes. Und es gibt heute mehr Wissenschaftler, als viele Wissenschaftler glauben, die an diese Existenz Gottes glauben, uns auch glauben, dass dieser Gott als personaler Gott, ewiger, allmächtiger, allwissender und allgegenwärtiger Gott, sich in der Schöpfung offenbart und in seinem Buch, in seinem Wort. Insofern ist es wunderbar, wenn man diesen Gott kennengelernt hat, als Schöpfer und noch schöner eigentlich als Vater und Herr, dass man vor ihm niederknien darf und ihn anbeten darf. Und keiner wird sagen, sicherlich, das ist alles, weil ich intensiv nachgedacht habe, sondern oft ist es so einfach, dass Gott einen so berührt, dass man gar nicht anders kann als niederknien. Es gibt seltsame Erscheinungen, wenn man zum Beispiel nach Norwegen fährt, kann man solche Lichter wahrnehmen. Und man denkt, was ist das für eine komische Sache? Eigentlich ist doch Licht weiß. Oder es wird zerlegt durch ein Prisma in die verschiedenen Spektralfarben. Aber hier ist es grünes Licht. Und das erstaunt Menschen, wenn sie dieses sogenannte Polarlicht sehen und wie es sich ausbreitet, wie es flimmert am Himmelsgewölbe. Gott hat also verschiedene Möglichkeiten, sich in der Natur zu offenbaren, sogar im Licht. Ist das nicht wunderbar, dass man erst sehr viel später festgestellt hat, dass das Licht aus 7 Teilfarben sozusagen besteht, wenn man es durch ein Prisma schießt. Aber man konnte es natürlich schon wahrnehmen durch einen Regenbogen. Und es ist ja interessant, nicht, dass Gott den Regenbogen in die Wolken gesetzt hat als ein Zeichen. In 1. Mose Kapitel 4, in 1. Mose 1, am 4. Tag, da sagt Gott, dass er Sonne, Mond und Sterne gemacht hat und fügt hinzu, dass sie Zeichen sind, die über die Erde herrschen sollen. Es sind Zeichen. Das zweite Zeichen ist bei Kain, als er seinen Bruder ermordet hat. Da hat er Angst, dass er getötet wird. Dann sagt Gott, ich mache ein Zeichen. Das dritte an seinem Kopf, das dritte Zeichen ist das Zeichen des bei Noah, eben bei der Sintflut, was Gott an den Himmel setzt. Gott offenbart sich also in bestimmten Zeichen. Später durch Jesus Christus offenbart er sich in Zeichen und Wundern. Zwei Begriffe, die in den 4 Evangelien immer wieder erwähnt werden. Und jeder wahre Christ ist ein Zeichen in dieser Welt, ein Wunderwerk Gottes. In 1. Mose Kapitel 15 sagt Gott zu Abraham, schaue doch mal zum Himmel empor und zähle die Sterne, wenn du sie zu zählen vermagst. Und ich stelle mir manchmal vor, dass der Abraham zum Himmel geschaut hat und hat angefangen zu zählen. Wer von den Kindern hat schon mal zum Himmel geguckt und versucht, die Sterne zu zählen? Mal melden. Und wie viel habt ihr gezählt? Bist ganz durcheinander gekommen. Also das verstehe ich auch, ich auch. Ich habe es auch mal versucht. Schafft man nicht. Man kommt ganz durcheinander. Aber kluge Leute sagten, dass man eigentlich wohl etwa 3000 am nördlichen Sternenhimmel und 3000 am südlichen Sternenhimmel zählen kann. Nun haben wir inzwischen die großen Teleskope auf dem Mount Palomar und wir haben Teleskope auf Satelliten und können tief hineinschauen ins Universum. Übrigens sehen wir natürlich überhaupt nicht die Körper. Ne? Ich weiß noch, wie ich den Schülern mal gesagt habe, hört mal, die Sonne, die seht ihr überhaupt nicht, das ist nicht die Sonne, die ihr seht. Da guckten die mich an und sagten, was? Ich glaube, da würden mich jetzt einige auch ganz komisch angucken, auch von den Erwachsenen. Ja, hast du dir immer eingebildet, dass du die Sonne siehst? Natürlich nicht, sondern du siehst das Licht, was vor 8,3 Minuten losgeschossen ist vom Körper Sonne. da das Licht ja immerhin 299.793,5 Kilometer pro Sekunde zurückgeht, kannst du das ja ausrechnen, ja? Also wir sehen nur das Licht der Sonne, nicht etwa die Sonne. Hast du das geglaubt oder bist du jetzt aufgeklärt? Aufgeklärter Mensch ab heute. Du siehst nur das Licht der Sonne. Was bilden wir uns eigentlich alles so ein? Und jetzt gucken wir durch so ein Riesenteleskop und sehen manche seltsamen Nebel am Himmelszelt. Und manchmal sehen wir Sternenhaufen, so wie diesen Sternenhaufen hier, wo man überhaupt nicht mehr durchblickt. Eine Sammlung von Massen von Sternen, die ein Licht ausstrahlen, wo man sagt, was ist da bloß los? Das konnte der Abraham nicht sehen. Aber es zeigt ganz deutlich, dass Gott schon damals wusste, Abraham, du kannst die Sterne nicht zählen, aber ich kenne sie sogar alle mit Namen. Ich kenne jeden einzelnen Stern. Ich will mal was ganz Kritisches sagen. Wenn jetzt Astronomen oder Astrophysiker oder Physiker hier sind, könnt ihr hinterher zu mir kommen und sagen, du bist doch wohl nicht ganz normal. Es kann auch sein, dass ich nicht ganz normal bin, aber ich sage es trotzdem. Also wenn mir gesagt wird heute, dass es, also die einen sagen 10 hoch 22, meine letzte Kenntnis ist 10 hoch 25, jetzt habe ich von 10 hoch 26 Sternen gehört, also eine 1 mit 26 Nullen oder 25 Nullen oder 22 Nullen. Also dann sage ich immer, frage ich mich manchmal, woher wissen die das alles? Also die sehen A, die Körper nicht, sehen nur das Licht, sehen die Rotverschiebung, brauchen Spektrometer, vielleicht haben sie auch Antennen, Radarantennen und nehmen irgendwelche Dinge auf. Und alles sind Instrumente, die von der begrenzten Vernunft des Menschen gemacht worden sind. Also manchmal frage ich mich, gibt es denn wirklich so viele Sterne? Oder hat Gott das vielleicht ursprünglich einfach so gemacht, dass er Licht gemacht hat? Und dass er das in bestimmter Form ausstrahlen lässt. Ich weiß es nicht. Aber ich bin sehr kritisch in diesen ganzen Dingen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man einfach alles so hinnehmen kann, was uns Astronomen und Astrophysiker sagen. Vor allen Dingen, weil sie ja alle 10 Jahre wieder eine neue Theorie aufmachen. Warum glauben wir der Wissenschaft so hundertprozentig? Viel schöner, wenn wir sagen würden, nach bestimmten Erkenntnissen, die augenblicklich unsere Astronomen haben, könnte es, im Konjunktiv, Möglichkeitsform, könnte es so sein. Das wäre eine gute wissenschaftliche Ausdrucksweise. Da würde sogar Herr Stegmüller und Herr Popper mit einverstanden sein, mit ihrer Falsifikation und Verifikationstheorie. Hier haben wir nun das große Bild, was heißt das große Bild? UDFY38135539, das ist die Bezeichnung dieses seltsamen Dings. In der Mitte dort, rot, das ist der entfernteste Stern oder die Galaxie oder was auch immer, man weiß das gar nicht hundertprozentig, weil man es kaum sehen kann. Aber das ist der Grund, warum wir heute annehmen, dass die Welt so ausgenäht ist bis zu 13,7 Milliarden Jahren. Dahinter muss jetzt der Ursprung liegen. Das ist die augenblickliche Erkenntnis. Ich staune darüber, dass man das alles so erkennen kann. Natürlich gibt es da hochbrisante Berechnungen, nicht nur im Kopf, sondern auch im Computer. Aber auch die Computer sind ja von Menschen gemacht, nicht? Spucken dann das aus, was vorher reingetan wurde. Also, 13,7 Milliarden Jahre, ja, drei Entfernung, 13,7 Milliarden. Also das ist ja schon eine ganze Menge, ja. Ein Lichtjahr hat, glaube ich, 9,46 Billionen Kilometer. Ja? Naja, da hört ja unsere Vorstellung auf, nicht? Die Bibel sagt, gesetzt den Fall, das stimmt alles, was wir hören. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel gemacht worden und all ihr Heer, das Sternenheer, durch den Hauch seines Mundes. Wissen Sie, wenn ich solche Bibelstellen lese und solche Bilder sehe, diese etwas größeren Punkte dort sind alles Galaxien mit Millionen von Sternen. Dann frage ich, was muss das eigentlich für ein Gott sein? Was muss das eigentlich für ein Schöpfer sein? Wie kann es dieser kleine Wurm, der Mensch, die Made, das Gras, die Blume, die abfällt, wagen, seine, seinen Mund und seine Hand rebellisch zu erheben gegen den Schöpfer des Universums, der das gebildet hat. Der durch den Hauch seines Mundes, durch sein Wort, alles Seiende ins Dasein rief. Ist doch gewaltig. Fangen Sie an, bitte, bitte zu überlegen. Verlassen Sie mal alle Ihre Gedanken, die Sie mal in der Schule, an der Universität gehört haben. Fangen Sie einfach mal an zu staunen. Ich bitte Sie heute Abend mal darum. Sombrero-Nebel, 28 Millionen Lichtjahre entfernt, also wieder 9,46 Billionen Kilometer, nicht? Mal 28. Ein gewaltiger Nebel, eine Milchstraße für sich. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl, sagt der Psalmist im Psalm 139, Vers 14. Er konnte das noch nicht alles sehen. Ihm reichten schon die 3000 Sterne. Ihm reichten schon ein Grashalm und eine Blume. Er kannte noch nichts von der Zellstruktur. Das alles kannte er nicht. Aber wenn er das Universum, wenn er die Erde, die Pflanzen, Tiere und Menschen anschaute, dann war er überwältigt und sagt einfach, wunderbar sind deine Werke. Hier die Radiogalaxie Centaurus mit ganz starker Radiostrahlung. Und da heißt es, sie wird verschlungen, sie verschlingt gerade eine kleinere Galaxie, sagen die Astronomen. Also die können fressen. Da bewegen sich gerade Galaxien aufeinander zu und durchdringen sich und die Größe schluckt die kleinere. Natürlich sind das alles nur das Licht, was aufgefangen wird. Aber solche seltsamen Dinge geschehen am Himmel. Und das dürfen wir heute durch solche interessanten Spiegelteleskope beobachten. Und durch die Radioastronomie. Und dann steht im Psalm 147, Vers 4, der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Viele Astronomen können viele Sterne mit Namen nennen. Ich kenne nicht so viele Namen. Aber die kennen die. Aber bei weitem nicht alle. Ob so eine Sombrero-Galaxie oder diese Galaxie Centaurus, wer kann die Sterne schon zählen? Viel zu groß. Andromeda-Nebel, den können wir übrigens mit bloßen Augen sehen, wenn wir bei einer sehr klaren Nacht zum Himmel schauen. Also wenn du mal in die Berge fährst und dann den Himmel anschaust, würde es dir vielleicht gelingen, den Andromeda-Nebel zu sehen. Durch ein Fernglas auf jeden Fall. Übrigens, das habe ich früher überhaupt nicht verstanden, so als Junge, dass man sagte, ja, leider können wir die Sterne nicht so richtig sehen. Warum nicht? Weil wir so viel menschliches Licht verbreiten. Durch unser Licht, was wir in den Städten haben, in den Häusern haben, was ausstrahlt in die Natur, verdunkeln wir das Licht der Schöpfung, der Sterne. Und deswegen müssen die Astronomen auch auf hohen Bergen ihre Spiegelteleskope aufbauen, wo nicht das menschliche Licht so hineinstrahlt. Bei der Aufklärung, im Zeitalter der Aufklärung, hat man von dem Lumen Naturale gesprochen. Das heißt, das natürliche Licht. Wisst ihr, was das war, das Lumen Naturale? Das war die Vernunft, die vergöttert wurde. Das Lumen Naturale, die natürliche Vernunft, verdeckt das Licht Gottes. So wie wir heute durch unsere menschlichen Lichter das himmlische Licht verdunkeln. Und manchmal ist es gerade unsere Vernunft, die so auf Reisen geht und meint, dass menschliche, vernünftige Erkenntnis uns zu göttlicher Erkenntnis bringt. Nein, wir müssen hinausgehen in die Natur und einfach mal alles vergessen und schauen die Wunder der Natur und hier besonders die Wunder der Sternwelt. Deswegen sagt Gott in Jesaja Kapitel 40, Vers 26, hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Nicht wann hat es geknallt, sondern wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus. Er gibt die Kraft, den Sternen zu strahlen. Er gibt den Menschen die Kraft und die Weisheit, die Vernunft, damit sie Spiegelteleskope bauen können. Er gibt den Menschen die Fähigkeit, durch ein logisches, kausales Denkvermögen Schlussfolgerungen zu ziehen. Er ist die Quelle für alles. Nicht der Zufall. Das ist auch mal ein interessantes Bild, ja, dass es Pferdeköpfe im Universum gibt. Das haben wir auch noch nicht gewusst, oder? Der Pferdekopfnebel, 65.000 bis 10.000 Lichtjahre entfernt. Ist Gott nicht so hoch wie die Himmel? Sieh doch die höchsten Sterne, wie erhaben sie sind. Unsere Milchstraße mit dem kleinen Sonnenlein. Seht ihr die kleine Sonne dort? Sie rast mit 220 Kilometer pro Sekunde in 220 Jahren einmal um den Mittelpunkt der Galaxie. Sagen uns jedenfalls die Astronomen. Also die Sonne rast mit dem ganzen Planetensystem so um den Mittelpunkt der Galaxie. Wir kriegen davon überhaupt nichts mit, ne? Ist doch auch mal schön, dass wir gar nichts davon mitkriegen, von dieser Geschwindigkeit. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Hier die Spiralgalaxie NGC 4622, wieder so ähnlich wie unsere Milchstraße. Aber Gott ist Wahrheit, er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Er hat die Erde gemacht durch seine Kraft, den Erdkreis festgestellt durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Kraft, Weisheit und Einsicht, das gehört zu Gott. Und weil, wisst ihr, Gott hat nach 1. Mose 1, Vers 26, 27 den Menschen gebildet im Bilde Gottes und nach seinem Gleichnis. Und deswegen dürfen wir auch Kraft haben, deswegen dürfen wir auch Weisheit haben und deswegen dürfen wir auch Einsicht haben. Er ist die Quelle dafür, weil wir im Bilde Gottes erschaffen sind. Und deswegen müsste jeder Wissenschaftler mit Ehrfurcht und mit Dankbarkeit diese Natur erforschen. Die Sternenwelt oder die Erde oder was auch immer. Der Adlernebel. Siehe des Herrn deines Gottes sind die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Nun landen wir langsam. Wo? Auf dem Mond. Und schauen uns einfach mal die Erde an. Hier ist es ein Gemälde. Die Erde, dieser einsame Planet im Universum, dieser, wie uns die Forscher sagen, der blaue Planet, weil die blaue Farbe des Lichtes besonders in der Atmosphäre gebrochen wird. Und hier der Mond. Es gibt hier so ein ähnliches Foto auch von Raumfahrern. Und dann schauen wir auf die Erde und wir verstehen, wenn wir im Buche Hiob lesen, dass Gott die Erde aufgehängt hat über dem Nichts. Übrigens, dieses Wort Nichts im Hebräischen kommt nur einmal in der Bibel vor. Man weiß eigentlich gar nicht ganz genau, was das eigentlich genau bedeutet. Aber ich finde es so schön, dass diese Ausdrucksweise, wir haben das vorhin auch gehört, nicht? Wie die Hindus denken, wie die Ägypter gedacht haben, wie die Buddhisten und so weiter. Natürlich ist das keine wissenschaftliche Ausdrucksweise und ein Astronom oder Astrophysiker würde vielleicht sagen, das ist aber komisch gesagt. Ja, natürlich, aber ist es nicht wirklich so, dass die Erde hängt? Sie hängt doch durch die Gravitationskraft an der Sonne. Das ist doch etwas Gewaltiges. Und dieses Band sieht man nicht, dieses unsichtbare Gravitationskraftband. Da liegt sie sozusagen oder steht sie im Nichts. Du hast die Erde bereitet, sie besteht. Nach deinen Verordnungen stehen sie heute da, denn alle Dinge, wörtlich heißt das, das Ganze, das heißt das ganze Weltall dient dir. Psalm 119, 91. Alle Dinge, das ganze Weltall dient Gott. Sag mal, warum hat Gott eigentlich so viele Sterne erschaffen? Es würden doch diese 3000 reichen, die auf die Erde scheinen. Warum hat er das gemacht? Wisst ihr, im Epheserbrief gibt es eine Stelle, oder nicht eine Stelle, einige Stellen, da wird immer von dem Reichtum Gottes gesprochen. Zum Beispiel in Epheser 2, Vers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Gnade. Gott will durch diese Sternenwelt seinen ganzen Reichtum in Macht seinem Geschöpf kundtun. Eigentlich müsste der, wie der Psalmist ganz am Anfang gesagt hat, kommt, lasst uns niederfallen und uns anbeten, lasst uns anbeten vor diesem großen Schöpfer. Die Natur verkündigt die Allmacht Gottes und die Weisheit und Einsicht Gottes. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie es eigentlich kommt, dass heute Physiker und Astrophysiker Raketen bauen können, Satelliten bauen können, Raumsonden bauen können, die sie ins Weltall schießen, die sogar auf dem Mond landen, die auf dem Mars landen und sogar auf einem Kometen landen können? Ein Komet, der rast doch durch unser Sonnensystem. Wie ist es denn eigentlich möglich, dass, wenn so ein Komet da durchrast, dass sich so eine Raumsonde da niederlassen kann, ganz gemütlich sozusagen. Die ist ein bisschen gepoltert jetzt, als sie da aufsetzte. War nicht so gut. Also manchmal muss man einfach mal fragen, um mal anfangen zu denken. Wisst ihr, woher das kommt? Weil unser Universum von Gesetzmäßigkeiten durchdrungen ist. Und das haben die klugen Astrophysiker und Physiker erkannt, weil sie die Natur beobachtet haben, die richtigen Schlussfolgerungen gemacht haben und dann festgestellt haben, dass ja alles gesetzmäßig verläuft. Und deswegen können sie Raumsonden bauen, können sie Raketen bauen und sie wissen ganz genau, wenn sie aus dem Weltall fliegen, dann müssen sie eine bestimmte Geschwindigkeit haben und dann fliegen die gleichbleibend konstant weiter mit der Geschwindigkeit, werden dann schließlich angezogen von dem Kometen oder vom Mond, kommen in eine Umlaufbahn. Und dann können sie so gesteuert werden, weil man um die Gravitations- und die Fliehkraft und so weiter weiß. Und dann kann das so genau berechnen, dass sie dann tatsächlich an dem betreffenden Ort aufsetzen. Wissen Sie, ich bin einfach überwältigt. Überwältigt von solchen Erkenntnissen. Und da muss ich wirklich sagen, ihr seid wirklich kluge Leute. Ich könnte das nicht berechnen. Heute berechnen wir das alles mit Computern. Aber die Computer sind gefüttert worden von der menschlichen Intelligenz. Da kann man doch nicht einfach sagen, das ist alles zufällig. Das wäre so ähnlich, wenn mich ein Polizist anhält und der sagt zu mir, hören Sie mal, haben Sie die Schilder alle nicht gesehen? Wissen Sie nicht, dass man 50 fährt in der Stadt oder wissen Sie nicht, dass man hier 30 fährt? Und ich würde sagen, entschuldigen Sie mal, wieso so viele Gesetze? Da sagt er, wenn Sie das nicht wissen, halten Sie sich bitte wenigstens daran. Oh, so, ich muss schon wieder bezahlen. Ja, Sie haben wohl nicht bedacht, dass hier Kinder spielen auf der Straße schon mal, ja? Ach so, ja. Die Natur ist geprägt von Gesetzen und die Schüler, die haben Probleme. Ja, da sind sie dann im Physikunterricht und dann müssen sie Formeln lernen oder dann in der Hochschule die Relativitätstheorie von Einstein E gleich mc² lernen oder was weiß ich, eine Massenformel und eine Fliehkraftformel und ich weiß nicht, was alles in der Mechanik. Alles Formeln, die Mathematik durchsetzt ja die ganze Welt, das ganze Universum, alles Mathematik. Ja, ja, ganz viel Mathematik. Und hinter dieser ganzen Mathematik und der ganzen Physik und den ganzen Gesetzmäßigkeiten und hinter den Naturkonstanten, da steht nichts als nur Zufall. Also Entschuldigung mal, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Morgen werde ich etwas näher dazu sagen. Das ist doch einfach mal zu bewundern. Können wir uns denn gar nicht mehr bewundern? Ein Naturwissenschaftler hat mal geschrieben, wer Naturwissenschaften studiert, muss immer damit anfangen, dass er staunt. Dann wirst du ein guter Naturwissenschaftler. Du fängst an zu staunen. Und das haben wir verlernt in unserer Gesellschaft, nicht? Zu staunen. Wisst ihr, Obadja, der hat das schon lange für alles vorausgesehen, der hat geschrieben, wenn du dein Nest auch hochbautest wie der Adler und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, also auf dem Kometen landet, ich würde dich von dorthin abstürzen, spricht der Herr. Der wusste schon um die Raumfahrt, nicht? Dass wir unsere Satelliten zwischen die Sterne setzen wollen. Sterne waren natürlich in der Bibel zum Teil auch Planeten und Monde. Ich Hier das Sternbild des Orion, die Plejaden, haben wir vorhin einiges drüber gehört, will ich gar nicht viel zu sagen. Dann das Kreuz des Südens, werde ich morgen einiges zu sagen. Gewaltige Systeme. Die Plejaden, die bestehen aus ganz, ganz vielen Sternen, ich glaube 150 oder 200 Sterne. Und es ist offensichtlich ein System, wo die Sterne so zusammen sind, dass die Gravitation sie zusammenzieht und dass sie alle in eine Richtung fliegen. Und Gott hat das schon letzten Endes vorausgesagt in seinem Wort über die Plejaden, über die sieben Gestirn. Gott, der den großen Bären gemacht hat, den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des Südens, wahrscheinlich ist das das Kreuz des Südens, der Großes tut, dass es nicht zu erforschen ist und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Wenn man mal mit einem Astrophysiker oder mit einem Astronomen spricht, der wirklich forscht, dann sagen die oft, wir haben nur einen ganz winzigen Teil des Universums überhaupt erforscht. Das ganze Thema Antimaterie und dieser ganze Kram, da wissen wir so wenig drüber. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Medien uns so viel vormachen, so viel vorgaukeln. Das ist ja inzwischen die vierte Kraft in unserem Staat. Ja? Neben der Exekutive, Legislative und Judikative haben wir die Medikative, so nenne ich sie mal modern, ja. Und so viele glauben, sind so gläubig an das, was uns Fernsehen und Internet so mitteilt. Diesen Glauben, den sollte man mal zerstören. Wenn man mit wirklichen Forschern spricht, die sind viel, viel bescheidener. Ich habe einen Kollegen, der forscht selbst sehr stark auch in der Paläoanthropologie. Also kennt den Leakey in Äthiopien und so weiter, fährt auch dorthin und spricht mit denen. Und wenn er dann zurückkommt, dann hat er gesagt, wenn man mit diesen Leuten spricht, die diesen Australopithecus und so weiter alle entdeckt haben, dann sind die so bescheiden. Denn sie sagen ja, wir sehen ja nur Knochen, die man da zusammenlegt. Und die legen wir ja zusammen nach unserer Vorstellung, wie wir denken, wie sie zusammengehören. Aber das ist nicht absolut, das ist relativ. Aber in den Medien wird dann gesagt, man hat die Zwischenform zwischen Mensch und Affen gefunden. Meine Zeit nochmal, wie gläubig. Kannst du das Gebinde des Siebengestirns knüpfen oder die Fesseln des Orion lösen? Such den, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat, sagt der Prophet Amos in 5, Vers 8, und den Todesschatten in Morgen verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der die Wasser des Meeres ruft und sie über die Fläche der Erde ausgießt. Hier habe ich doch noch dieses nette, wunderbare System des Kreuzes des Südens. Ich dachte, morgen habe ich, glaube ich, das auch nochmal. Da muss ich dann. Das ist jetzt die zweite. Das ist mein Computer, da habe ich das, glaube ich, verändert. Also werde ich das jetzt kurz erklären. Es ist interessant. Auf der Nordhalbkugel stand das Kreuz von Golgatha. Auf der Südhalbkugel haben wir das Kreuz in den Himmel gesetzt. Und es ist sehr interessant. Das ist ein Stern, der sogenannte Alpha Centauri. Der nächste Stern, 4,3 Lichtjahre nur entfernt von unserer Erde. Den nennt man den Pointer-Stern, sogenannte Pointer. Pointer heißt Zeiger. Er zeigt auf das Kreuz des Südens, sagen die Astronomen. Aber in der Nähe dieses Kreuzes haben wir den sogenannten Kohlensack, wie die Astronomen das nennen. Und zwar soll das, ich habe das selbst noch nicht untersucht, aber kann ich auch nicht, weil ich die Unterlagen gar nicht habe, die Geräte. Aber sie sagen, dass das eine Stelle im Universum ist, wo alles völlig schwarz erscheint. Wo so wenig, kaum Licht drauf ist. Deswegen haben sie das Kohlensack genannt. Und interessanterweise, etwas darüber, da ist das sogenannte, die sogenannte Jewel Box. Das ist die Juwelenschachtel oder das Schatzkästchen. Und ich möchte mal eine kleine Anwendung machen. Dieser schwarze Bereich ist der Bereich ewiger Finsternis. Da sagt Gott sozusagen, das wird das Teil derer sein, die meinen, sie brauchen das Kreuz nicht und den, der dort hing. Aber der Herr Jesus Christus sagt in Matthäus 13, dass er den Acker gekauft hat, um den Schatz, die Jewelbox, das Schatzkästchen zu besitzen. Es ist die Stelle am südlichen Sternhimmel, wo ein unwahrscheinlich herrlicher Glanz durch die Sterne ausgestrahlt wird. Deswegen nennen sie das Schatzkästchen. Und da in Verbindung steht mit das Kreuz des Südens. Wohin möchtest du? Möchtest du zu diesem Kohlensack gehören, vor der ewigen Finsternis, oder zu dem Schatz im Acker, wo der Kaufmann gekommen ist und alles verkauft hat, um diesen Schatz dann letztlich zu besitzen? Welch eine Gnade Gottes, dass er uns sogar im Himmel solche Belehrungen gibt. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Wir kommen zur Sonne. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht bei Tag, die Ordnung des Mondes und der Sterne zum Licht bei Nacht, der das Meer aufwühlt und seine Wogen brausen, Herr der Heerscharen ist sein Name. Die Sonne, ein riesiges Wasserstoffwerk. Eine riesige explodierende Wasserstoffbombe. Sie versorgt das Sonnensystem, das Planetensystem mit Licht und gleichzeitig zieht sie die Planeten an und die Asteroiden und die Kometen. Und ich finde es ganz erstaunlich, dass die Erde in dieser Entfernung von der Sonne existiert. Sie fliegt mit ungefähr 106.000 Kilometer pro Stunde um die Sonne. Und sie muss genau so schnell fliegen, damit sich Fliehkraft und Gravitationskraft aufheben und sie in der gleichen Entfernung bleibt. Denn würde sie nur etwas näher an die Sonne herankommen, würden unsere Gletscher schmelzen und wir würden ganz schnell riesen Überschwemmungen in den Kontinenten haben. Und wenn sie etwas weiter entfernt um die Erde kreisen würde, dann würde es sehr, sehr kalt auf der Erde. Ist das nicht eine wunderbare Berechnung des allwissenden Schöpfers, dass er das so genau gemacht hat? Und zwar so genau, dass überhaupt auf der Erde eine solche Atmosphäre existieren kann, die durch die Gravitationskraft auch angezogen wird und gleichzeitig nicht bei der Geschwindigkeit rausfliegt. Mann, das ist der höchste Mathematiker, der sowas berechnen kann, dass das alles genauestens funktioniert. Also einmal dreht die Erde sich um sich selbst. Dann ist es auch interessant, dass sie um 23,5 Grad geneigt ist zur Erdumlaufbahn um die Sonne. Nur dadurch haben wir übrigens 4 Jahreszeiten. Sie ist der Planet, der einen Mond hat, nicht mehrere Monde. Und das ist sehr wichtig. Warum? Der Mond ist ja, wie wir doch wissen, für die Flut und Ebbe mit zuständig. Gut, dass es nur einen Mond gibt. Also alles genauestens berechnet. Auch die Monde, die die Erde herumfliegt, die Entfernung exakt berechnet, rund 300.000 Kilometer entfernt. Dein ist der Tag, dein auch die Nacht, den Mond und die Sonne hast du bereitet. Hier nochmal ein Erdaufgang, mal ganz, was ganz anderes als ein Mondaufgang oder Sonnenaufgang. Er spannt den nördlichen Himmel aus, über der Leere hängt die Erde auf, über dem Nichts. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet, durch Einsicht die Himmel festgestellt. Die 4 Jahreszeiten. Wie dankbar können wir sein, dass wir hier in einer Gegend leben, wo wir 4 Jahreszeiten kennen. Das kommt unter anderem dadurch, dass diese Neigung um 23,5 Grad zur Erdumlaufbahn gegeben ist. Fortan alle Tage der Erde sollen nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, sagte 1. Mose 8, Vers 22. Gott hat gesagt, das wird alles passieren. Wir brauchen keine Angst zu haben. Es wird so bleiben. Es soll nicht aufhören. Du hast festgestellt, alle Grenzen der Erde, Sommer und Winter, du hast sie gebildet. Psalm 74, Vers 17. Auch der Erdaufbau, ganz wunderbar. Wie gut, dass der obere und untere Erdmantel genau die Größe haben und dass die Erdkruste nicht größer oder nicht kleiner ist. Stellt euch vor, die Erdwärme würde zu weit in die Erdkruste hineingehen. Da würden wir aber ganz schön heiße Füße kriegen. Ist genau berechnet. Dein sind die Himmel, dein ist die Erde, der Erdkreis und seine Fülle. Du hast sie gegründet. Die Atmosphäre, wie wunderbar, dass 78% Sauerstoff, 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff vorhanden sind, damit wir gut atmen können, heute Abend hier sitzen können. Genau berechnet. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend, es wurde Morgen, zweiter Tag. Er hat es durch sein Wort so gemacht. Wir gehen noch etwas in den Mikrokosmos hinein, nämlich in das Atom. Das, was sich im Makrokosmos, also im Weltall, im Sonnensystem zeigt, so sagt uns jedenfalls der Herr Bohr, das zeigt sich auch im Mikrokosmos. Der Atom, das Atom, das umgeben ist von, oder im Kern ein Proton hat, ein Neutron hat, und dann darum sind Schalen, auf denen die Elektronen herumfliegen. Und jede Schale muss eine bestimmte Anzahl von, oder kann eine bestimmte Anzahl von Elektronen aufnehmen. Und das funktioniert fast genauso wie das Sonnensystem. Also geht man in das Winzige hinein, staunt man auch nur. Und heute sagen uns ja sogar die Kernphysiker, dass selbst diese Protonen und Neutronen auch noch zusammengehalten werden. Da wird dann von Gluonen und von Quarks gesprochen. Also Atomos heißt ja unteilbar, aber wir wissen heute, es ist doch teilbar. Denn durch ihn, durch Christus sind alle Dinge geschaffen, die in den Himmel und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und jetzt kommt der Satz, und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Das heißt, sie haben ihren Zusammenhalt durch ihn. Er ist die Kraft, die hinter diesen Atomen und Molekülen steht, der das Universum und auch den Mikrokosmos zusammenhält. Das Wassermolekül, ein außerordentlich interessantes Ding, ein sogenanntes Dipolmolekül, zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom. Und es ist irgendwie auch ganz merkwürdig, ja? Nur das Wasser hat bei 4 Grad Celsius die höchste Dichte. Und bei 0 Grad wird es zu Eis. Und warum ist das so? Damit Eis auf der Oberfläche der Meere schwimmen kann. Und die Fische weiterleben können. Sonst würde nämlich das ganze Eis zu Boden sinken und würde das ganze Leben im Meer unmöglich machen. Und das liegt daran, wie auf dem rechten Bild unten gezeigt wird, dass die Zusammensetzung von diesem Sauerstoffatom und den zwei Wasserstoffatomen in einem bestimmten Winkel stattfindet, der besteht auf, ich glaube, 104 Grad. Diese Atome setzen sich so zusammen zu einem Wassermolekül. Und dadurch hat es diese Fähigkeit. Wer hat denn das alles berechnet? Also ich bin kein Chemiker, ich bin überhaupt kein Naturwissenschaftler, wie Sie vielleicht auch merken. Aber eines kann ich, wenn ich mich mit solchen Sachen beschäftige, und ich beschäftige mich sehr gerne damit, ich kann auch staunen. Ich kann den Schöpfer dahinter bewundern, der eine solche feine Entwicklung gegeben hat. Oder, ich sage es jetzt mal naturwissenschaftlich, diese sogenannte Feinabstimmung. Herr Gott hat gesagt, ich bringe dich ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Talebene und im Gebirge entspringen. Wenn Sie sich mit dem Wasser in der Bibel beschäftigen, da haben Sie ein unendlich wunderbares Studium. Tun Sie es mal. Nehmen Sie mal eine gute Konkordanz und untersuchen Sie das Wort Wasser mal. Ganz intensiv. Wir gehen dann etwas weiter in die Zelle. Wir werden jetzt nur kurz darauf eingehen. Aber hier diese Zelle, eine Nervenzelle, ja, die wir so im Gehirn haben zum Beispiel, die bestehen ja aus den sogenannten Dendriten, das sind so Fortsätze, die sind wie so Antennen an einem Radioapparat, um dann Impulse aufzunehmen. Da Dann haben sie so lange Schläuche da, dieses Axon, das leitet die elektrischen Signale weiter zu den anderen Neuronen. Und da sind schön eingewickelt in diese sogenannte Myelinschicht, wie das heißt, also eine Fettschicht, damit die geschützt sind. Alles Millimeter, also Zehntel, Hundertstel Millimeter, kleiner oder noch kleiner. Und dann enden die am Ende mit den sogenannten Endknöpfchen. Synapsen nennt man das. Und da sind so Transmitter drin, das sind so Botenstoffe. Und die werden da rausgeschossen. Und wir haben unendlich viele, nein, nicht unendlich, aber ich meine Millionen von Synapsen im Kopf. Und immer wenn wir jetzt lernen, zum Beispiel heute Abend, wenn Sie etwas lernen, dann ist das, können wir den Synapsen das danken. Nein, nicht den Synapsen, Gott, der die Synapsen gegeben hat. Sehen Sie, so muss man sich ausdrücken. Es ist unfassbar, was da mit diesen Synapsen, da müsste man den ganzen Abend drüber sprechen. Ich bin da kein Spezialist, aber ich habe mich vor kurzem mal mit auseinandergesetzt. Ich kann nur staunen und anbeten den Schöpfer, der so etwas Gewaltiges in dieses Nervensystem hineingegeben hat. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl, sagt der Psalmist im Psalm 139. Gucken wir so einen Zellkern an, auch nur kurz, ja, will sie da jetzt nicht überfordern, aber es ist einfach gewaltig. Mit diesem kleinen Nukleolus, der aus Eiweiß besteht und an der Zellteilung wesentlich beteiligt ist und einen Steuerungsmechanismus hat in sich selbst. Mach mal ganz weiter. Gucken sich die ganzen Begriffe allein an. Ribosom, dort findet die Eiweißproduktion statt. Das Vesikel, Stoff- und Informationsaustausch. Dann dieses verzweigte Kanalsystem, was diese Stoffe in die verschiedenen Teile der Zelle bringt. Das ist ja ein Riesenchemiewerk, die Zelle. Ja? Ein wahnsinniges Ding. Oder die Mitochondrien, die sogenannten Kraftwerke der Zelle. Das Lysosom hilft bei Stoffwechsel und Verdauungsprozessen in der Zelle. Das Zytoplasma, hier finden die meisten Stoffwechselreaktionen der Zelle statt und so weiter. Wisst ihr, was ein Mann gesagt hat? Das ist einer der bekanntesten Philosophen der augenblicklichen Zeit. Inzwischen ist er alt geworden, man sieht ihn jung dort links und rechts. Als Älter, der hat sich also intensiv mit der Zelle beschäftigt. Und er war einer der bekanntesten atheistischen Philosophen, so wie Richard Dawkins und Hitchens und Harris und wie die alle heißen. Glücklicherweise kennt ihr die wahrscheinlich alle gar nicht, macht auch nichts und das ist auch gut so. Dieser Mann ist alt geworden und hat angefangen, sich mit der Zelle und mit der Desoxyribonukleinsäure auseinanderzusetzen. Und wisst ihr, wozu er dann gekommen ist? Zu der Erkenntnis, dass das nicht durch Zufall, Zeit und Materie entstanden ist. Und dann ist er angegriffen worden im Internet von seinen Kollegen, weil er sagt, ist kein Christ geworden, aber es muss eine Intelligenz geben. Die Zelle, der Zellkern und die Steuerungsmechanismen dort im Zellkern, das kann nicht von selbst entstanden sein. Das geht nicht. Da kriegt man Druck in der Wissenschaft. Wahrscheinlich keine Gelder mehr, ja? Dann werden die gesperrt. Das Blatt in den Chloroplasten findet die sogenannte Photosynthese statt. Das Blatt nimmt auf Wasser, Licht und Kohlendioxid. Kohlendioxid zum Beispiel von uns, wir hauchen ja, wenn wir aushauchen, hauchen wir Kohlendioxid auf. Und das Blatt nimmt das alles auf, freundlich, ja, durch die kleinen Öffnungen dort, Spaltöffnungen in der Unterseite des Blattes. Das ist ganz freundlich, das Blatt. Und wisst ihr, was es gibt? Es sendet Sauerstoff aus. Deswegen macht mal Spaziergänge im Wald. Da kriegt Sauerstoff. Und es produziert Zucker, Stärke. Es ist ein gewaltiges Werk. Dieses kleine Blatt, was wir schnell mal zertreten. Jeder, der in der 8., 9. Klasse ist, so, der wird das ja mal im Biologieunterricht durchgenommen haben. Kann man sogar in einer Formel ausrechnen. Und was ganz Gewaltiges, finde ich, ist, wenn ein Mensch zur Welt kommt, dieses kleine Wesen im Bauch der Mama. Und was machen wir? Wisst ihr, was unsere aufgeklärte, postmoderne Gesellschaft ist? Eine Gesellschaft, die sich überhaupt nicht mehr daran stört, dass Tausende, vielleicht Millionen von Menschen innerhalb eines Jahres getötet werden. Viel mehr als zur Zeit des Nationalsozialismus, viel mehr als zur Zeit des Stalinismus. Vor allen Dingen wehrlose Kinder. In der Tat sind es Kinder. In der Tat sind es Lebewesen. Die Bibel spricht eindeutig. Wer es nicht glaubt, mag nachher zu mir kommen, ich belege ihm das aus der Bibel. Habt ihr schon mal einen Artikel für die Zeitung geschrieben? Oder habt ihr euch mal schon mal dagegen aufgelehnt und gesagt, wenn sowas besprochen wurde irgendwo in der Schule, das ist nicht in Ordnung. Es ist Mord. Was hat Gott für ein Wunderwerk in den Mutterleib gegeben, der dann zur Welt gebracht wird mit Schmerzen? Was für niedliche Kinder sind dann oft entstanden? Gott sagt in seinem Wort im Psalm 139, mein Gebein, sagt David dort, war nicht vor dir verborgen, als ich gemacht wurde im Geheimen, gewirkt wie ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Wisst ihr, was das Wort Keim in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes heißt? Embryo. Alles Zufall, ohne Intelligenz und Plan. Nur drei kurze Zitate von drei ganz bekannten Wissenschaftlern, die Folgendes schreiben. Zuerst Paul Davies, Professor für theoretische Physik. Wenn die schärfsten Intellekte der Welt nur mit Schwierigkeiten die tieferen Prozesse der Natur enträtseln können, wie kann man da annehmen, dass diese Prozesse lediglich ein planloses, blindes Zufallsprodukt sind? In dem Buch Gott und die moderne Physik. André Linde, Professor für Kosmologie. Die klassische Auffassung der Urknalltheorie ist, dass alle Bestandteile des Universums gleichzeitig begannen, sich auszudehnen. Wie jedoch konnten all die verschiedenen Teile des Universums den Anfang ihrer Ausdehnung synchronisieren? Wer gab eigentlich den Befehl? Das sind doch gute Dinge zum Nachdenken, ja? Fred Hoyle und Vakram Mazinger, Astronomen und Mathematiker. Die orthodoxe Biologie ihrer Gesamtstruktur hält daran fest, dass Leben zufällig entstand. Seit jedoch die Biochemiker in steigendem Maße die ehrfurchtgebietende Komplexität des Lebens entdeckten, ist ein zufälliger Ursprung ganz offensichtlich so wenig wahrscheinlich, dass man diese Möglichkeit völlig ausschließen kann. Leben kann nicht zufällig entstehen. In welchen Schulbüchern gibt es solche Sätze? Das sind ganz bekannte Wissenschaftler. Wo in der Geschichte der experimentellen Naturwissenschaft findet man eine Forderung, ein Postulat für die Konstruktion einer Maschine aus, roher Materie ohne Konzept, Know-how oder Information, bloß anhand von Selbstorganisation? Professor Dr. Arthur Ernest Wilder Smith oder Professor Lennox. Mein Fazit ist, dass die Wissenschaft keineswegs Gott begraben hat. Denn die wissenschaftlichen Ergebnisse weisen auf seine Existenz hin und das Unternehmen Wissenschaft als solches verdankt seine Kraft der Existenz Gottes. Es ist nicht wahr, dass alle Wissenschaftler gottlos sind. Es ist nicht wahr. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So beginnt die Bibel. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Dass der erste Buchstabe, wenn ein Hebräer, ein Jude die Bibel liest, das ist das sogenannte Bet, der zweite Buchstabe des hebräischen Alphabets. Das Wort Bet heißt Haus, Bet-El, Haus Gottes. Das heißt, wenn ein Jude die Bibel öffnet, liest er als erstes Haus. Der weiß, der Gott, der sich in der Bibel offenbart, möchte bei mir wohnen. Deswegen haben wir die Bibel, weil Gott bei uns wohnen möchte. Und er will uns zeigen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Von Jesus Christus lesen wir, dass er am Anfang das Wort war. Das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Dass alles durch dieselbe Wort entstanden ist. Er ist der Schöpfer, Jesus ist der Schöpfer. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann heißt es in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Dieser Schöpfer des Universums ist Mensch geworden. Er ist das Licht der Welt geworden. Er, der gesagt hat, es werde Licht, ist selbst das Licht der Welt geworden. Und deswegen kann man mit Recht sagen, was wird es einem Menschen nützen, wenn er alle wissenschaftlichen Erkenntnisse hat? wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele einbüßte. Und jetzt zum Schluss möchte ich nicht versäumen, Ihnen zu sagen, wie Sie diesen Schöpfer kennenlernen können, wie Sie gerettet werden können. Gott ist im Himmel und die Seraphim sagen in Jesaja 6, heilig, heilig, heilig ist Yahweh der Heerscharen. Von Natur aus können wir nicht ihn erkennen. Wir sind nämlich Menschen und getrennt von Gott. Und das Wort Sünde heißt eigentlich nichts anderes als getrennt sein von Gott. Zielverfehlung heißt es wörtlich. Zielverfehlung. Getrennt von Gott. Und jetzt versuchen wir Menschen durch Religion als begrenzte, endliche Menschen den unendlich unbegrenzten Gott zu erkennen. Das ist schon logisch eigentlich unmöglich. Und wir versuchen es mit Philosophie, mit Religionen, mit Ideologien, mit Esoterik, mit Wissenschaft, mit guten Werken, mit okkulten Dingen. Und Gott sagt, alles das reicht nicht hinan. Diese Scheidewand, die bleibt bestehen. Du kannst Gott so nicht kennenlernen. Vergiss es. Vergiss es einfach. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, Galater 4, Vers 4. Und warum ist er gekommen? Warum feiern wir Weihnachten? Warum ist Jesus in einer Krippe geboren worden? Damit er Mensch wurde und sterben konnte. Denn Gott kann nicht sterben. Und der ist gekommen, nicht weil wir ein schönes Babylein da in der Krippe haben sollten, sondern damit er für uns sterben sollte, für unsere Schuld. Und für unsere Sünde, für deine Schuld und für deine Sünde, für meine Schuld und für meine Sünde. Und da zeigt sich in der Person des Herrn Jesus die ganze, ganze Liebe Gottes. Die ganze Liebe Gottes. Nicht seine Allmacht. Sonst hätte er die Menschen vernichten müssen, sondern seine Liebe. Und das bedeutete für den Herrn Jesus Christus, dass er ans Kreuz ging, dass er dort starb. Da waren die klugen Juden, da waren die religiösen Juden und da waren die Volksmengen versammelt. Sie schrien, steige herab vom Kreuz, damit wir an dich glauben. Beweis mal deine Allmacht. Und Jesus blieb hängen und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hinweg mit diesem, haben sie gerufen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Die Liebe Gottes soll nicht über uns herrschen. Die Wahrheit Gottes soll nicht über uns herrschen. Der Schöpfer des Universums soll nicht über uns herrschen. Der allgegenwärtige, allwissende und allmächtige Gott soll nicht über uns herrschen. Wie dumm muss man eigentlich sein? Ich verstehe den Psalmisten, wenn er im Psalm 14 sagt, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Jesus starb für uns am Kreuz und macht den Weg frei zu Gott. Nur durch ihn. Nur durch ihn kommen wir zu Gott. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter den Menschen gegeben, in welchem wir errettet werden müssen, sagt Petrus in Apostel 4, Vers 12. Paulus sagt in 1. Timotheus 2, Vers 4, denn einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld gab für alle. Er ist das Lösegeld. Sie sind katholisch, evangelisch oder selbst gehören hier zu der Gemeinde. Das bringt sie nicht in den Himmel. Überhaupt nicht. Sie sind getauft, das bringt sie nicht in den Himmel. Sie nehmen am Abendmahl teil, das bringt sie nicht in den Himmel. Sie tun gute Werke, das bringt sie nicht in den Himmel. Sie spenden ganz viel, das bringt sie nicht in den Himmel. Jesus musste kommen, damit er uns von unseren Sünden durch sein Blut reinwaschen konnte. Wenn uns die guten Werke unserer Religiosität in den Himmel bringen würde, warum ist denn der Sohn Gottes vom Himmel gekommen? Warum hat er sich ans Kreuz hängen lassen? Man muss doch mal nachdenken. Sagt Gott, ich schicke das Liebste, was ich habe, meinen Sohn Jesus Christus auf die Erde, aber eigentlich könntet ihr durch eure Werke gerecht werden. Das kann doch nicht wahr sein, dass einer überhaupt so denkt. Wie kann man überhaupt so denken? Aber Jesus Christus ist auch auferstanden. Das Kreuz ist leer. Das Kreuz ist leer. Nach 3 Tagen ist er auferstanden, in Raum und Zeit. Jawohl, keinem anderen ist das Heil. nur in seinem Namen. Jesus lebt. Und wenn sie ihre Knie beugen und das anerkennen, oder sie müssen nicht die Knie beugen, ich habe es getan, und anerkennen und sagen, Herr Jesus Christus, du bist auferstanden, du lebst, ich bin ein Sünder, ich komme zu dir, wie ich bin, mit meiner ganzen Schuld. Zählen Sie ruhig mal auf, was Ihnen an Sünden einfällt. Und ich bitte dich, nimm mich so an, wie ich bin. Ich kann mich nicht verbessern, aber du kannst es. Und ich vertraue mit dir mein Leben an. Und du sollst ab jetzt Herr in meinem Leben sein. Dein Blut floss für mich auf Golgatha. Und du lebst jetzt. Und du wirst wiederkommen. Herr Jesus, ich will dir jetzt nachfolgen. Du hast damals zum Petrus gesagt, folge du mir nach. Und das möchte ich auch von ganzem Herzen tun. Jesus lebt. Er ist nicht tot. Er ist gestorben, aber auferstanden. Kein Religionsstifter ist auferstanden. Jesus lebt. Und wenn das passiert, dann wird es neu in ihrem Leben, dann werden sie erleben, dass etwas in ihrem Innern passiert. Das heißt nicht, dass es ihnen nun super gut geht, von allen Krankheiten geheilt wird. Nein, es kann sogar das Gegenteil bedeuten. Ich war auf einer Konferenz von Moslems, ehemaligen Moslems. Da zeigte mir einer seinen Rücken. Es war ein Ägypter. Und der hat sich zu Jesus Christus bekehrt. Und solange, wie man sich bekehrt und nichts sagt, ist das okay. Kann man da vielleicht noch mit leben. Aber dann hat er sich taufen lassen. Und dann hat der Vater ihn mit Mord gedroht. Die Mutter hat Angst um ihn gehabt und die Brüder haben ihn verfolgt. Und durch Gottes gnädigen Wege ist er dann zum Flughafen noch gekommen und konnte nach Deutschland fliegen. Meine Verwandten hätten mich umgebracht. Meine Verlobte hat mir ihren Ring zurückgegeben, hat sofort die Verlobung gelöst. Das heißt nicht, dass es uns gut geht. Wir leben in einer Vergnügungsgesellschaft, in einer Wohlstandsgesellschaft und meinen allen Ernstes, dass das normal ist im Christentum. Wenn sie mich gehasst haben, sagt Jesus Christus, werden sie auch euch hassen. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, dass jeder, der gottselig leben will, verfolgt werden wird. Paulus sagt in Apostel 14, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen sollen. Aber den Reichtum, den man innerlich empfängt, der hat einen Bischof Polycarp am Anfang des 2. Jahrhunderts dazu geführt, dass er gesagt hat, ihr braucht mich nicht an einem Pfahl festzubinden, wenn ihr mich hier öffentlich auf dem Marktplatz verbrennt. Ich habe die Kraft, so stehen zu bleiben. Und dann hat man ihn dort verbrannt, diesen Bischof von Smyrna, Polycarp. Das war eine Kraft, die kam nicht aus dem Menschen, sondern die kam vom Himmel. Und das ist Christentum, dass wir Jesus wirklich nachfolgen, ihn bekennen. Und wenn wir in unserer Umgebung ihn so bekennen und bekannt machen, ihn als Schöpfer und als Erlöser, dann würden wahrscheinlich auch noch viele nachdenklich werden. Besonders, wenn unser Leben auch dahinter steht. Gott segne sein Wort, was wir teilweise gelesen haben. Und gebe, dass sie wirklich nachdenken über die Wunder in der Natur, die Ausdruck des wunderbaren, einzigartigen, herrlichen Schöpfers ist, den wir jetzt noch anbeten wollen. Wie der Psalmist das gesagt hat, kommt, lasst uns anbeten. Wir wollen aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der große und wunderbare Gott bist. Du, der Sohn des Vaters, der in der Fülle der Zeit gekommen ist, um Mensch zu werden. Du bist in deine Schöpfung gekommen. Du, der du alle Dinge aufrechterhältst durch dein Wort, alle Dinge bestehen zusammen durch dich. Du hast dich in eine Krippe legen lassen. Das ist ja unfassbar, weil kein Raum in der Herberge war für den Schöpfer der 10 hoch 26 Sterne, wie uns die Kosmologen sagen. Es ist unfassbar, Herr Jesus, dass du das mitgemacht hast. So winzig klein warst du. Du bist aufgewachsen. Du hast so viel Wunder getan. Du hast die Liebe Gottes zu den Menschen gebracht. Aber du hast auch die Wahrheit Gottes gebracht. Du hast die Masken von den Gesichtern der Menschen heruntergezogen. Und es gab viele, die dann dir nachfolgten. Aber schließlich hingst du am Kreuz. Und das für mich und für viele hier, die hier sind. Für uns alle. Du wolltest das Lösegeld geben, weil wir uns nicht selbst erretten können. Es geht nicht, Herr Jesus. Deswegen bist du der Mittler geworden. Hast die Hand sozusagen auf Gott gelegt und auf den Menschen. Und bist in den Tod gegangen. Und du bist auferstanden und lebst. Und deswegen können wir auch mit dir sprechen. Können dich anbeten, Herr Jesus. Wir verneigen uns vor dir, diesem wunderbaren Schöpfer. Und wir verneigen uns vor dir, dem wunderbaren Erlöser. Wir beten dich an, du guter Herr. Und bitten dich, rette solche, die hier sitzen oder stehen jetzt. Und die dich bisher noch nicht kennengelernt haben. Amen.